Sind Sie sicher, dass Sie es tun wollen, Sir? Nach dem Schock von gestern? Ich muss wissen, ob es noch einmal passiert, Wilkins. Aber lassen Sie bitte erst Luft herein. Ich kann geschlossene Räume nicht ausstehen. Sehr wohl, Sir. Helfen Sie mir, Wilkins, den Sarkophag zu öffnen. Wilkins, holen Sie die kleine Säge aus dem Atelier. Ich möchte dem Sarkophag eine Probe zur Altersbestimmung entnehmen. Sehr wohl, Sir. Wilkins! Raorkon hat zu mir gesprochen. Offenbar redet er nur, wenn Sie alleine sind, Sir. Konnten Sie etwas verstehen? Ich konnte nichts verstehen. Was willst du mir sagen, Raorkon? Du hast den Vogel so viel fernsehen lassen. Er redet ja wie im Krimi. Ganz recht, Tante Mathilda. Die Post ist angekommen. Hier sind zwei Briefe für euch. Danke, Mrs. Jonas. Ja, jetzt lies schon vor, Peter. Sehr geehrte drei Detektive, meine beste Freundin, Miss Wagner aus Hollywood, machte mich auf sie aufmerksam. Ich besitze eine abessinische Katze namens Sphinx. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Jetzt ist sie schon seit einer Woche verschwunden. Wären Sie so freundlich, mir bei der Suche zu helfen? Ich wäre Ihnen zum großen Dank verpflichtet. Mit verbindlichen Grüßen, Margaret Shelby. Eine entlaufene Katze. Naja, immerhin ein Auftrag. Und dieser Brief hier ist von Mr. Hitchcock. Ja, sehen wir mal, was er schreibt. Mensch, lest selber. Ihr würdet's mir nicht glauben. Zeig her. Unglaublich! Wie kann eine 3000 Jahre alte Mumie flüstern? Ja, bloß Haus sein. Ich habe ihn angerufen. Er erwartet uns. Fahren Sie nur in deinen Ort. Sehr wohl, die Herrschaften. diese Mumie bin ich sehr gespannt. Vielleicht spricht sie, solange wir dort sind. Lieber nicht. Mit einer Mumie, die spricht, halte ich es nicht lange im selben Zimmer aus. Ich kann gut verstehen, dass der Professor ganz durcheinander ist. Ah, da kommt auch schon der Butler. Guten Tag. Sie sind die drei Detektive? Ganz recht. Gut, folgen Sie mir bitte. Sir, die drei Detektive sind da. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Tag. Hier ist unsere Karte, Sir. Ja, danke. Hier. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Was bedeuten denn die Fragezeichen? Das sieht ja wie Zweifel an euren Fähigkeiten aus. Das Fragezeichen gilt neben seiner Bedeutung in der Interpunktion auch im allgemeinen Sprachgebrauch als Symbol für eine unbeantwortete Frage, ein ungelöstes Rätsel, ein unerforschtes Geheimnis. Deshalb haben wir es als Firmenzeichen gewählt. Ich kann die Polizei nicht verständigen und den Fall keinem Privatdetektiv übertragen. Man würde glauben, ich sei verrückt. Aber drei Jungen ohne Vorurteile. Ja, ich glaube, wenn mir jemand helfen kann, dieser Sache auf den Grund zu gehen, so seid ihr das. Kommt mit. Ich will euch Raokon vorstellen. Und dann wollen wir anfangen. Hört, ehe ihr euch mit dieser Mumie befasst, solltet ihr noch eines wissen. Und das wäre? Auf der Mumie ruht ein Fluch. Er wurde über Raokons Grab gesprochen und hat damit Macht über jeden, der dort eindringt und Raokons Ruhe stört. Im Laufe der Jahre hat dieser Fluch fast allen Teilnehmern der damaligen Expedition den Tod gebracht. Gewaltsam. Unerwartet. Der Professor will das nicht wahrhaben. Er will überhaupt nichts wahrhaben, was nicht wissenschaftlich erwiesen ist. Kommt doch. Worauf wartet ihr noch? Das ist Raokon. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen zu verstehen, was er mir begreiflich machen will. Wilkins, öffnen Sie die Fenster. Sie wissen doch, dass ich den Aufenthalt in geschlossenen Räumen nicht ertrage. Sehr wohl, Sir. Sie haben nicht vielleicht so etwas gehört, Professor? Also ein Geräusch, wie es ein Luftzug verursacht? Nein, nein, mein Junge. Ich höre doch den Unterschied zwischen irgendwelchen Geräuschen und menschlicher Sprache. Die Mumie hat zweifellos geflüstert. Dann wollen wir ausklammern, dass sie sich irrten. Wir wollen davon ausgehen, dass sie tatsächlich gesprochene Worte hörten. Möglicherweise altarabisch, möglicherweise auch nicht. Vorsicht, Sir! Zur Seite! Wilkins riss den Mann zu Boden. Im nächsten Moment stürzte eine mächtige hölzerne Statue auf die Stelle nieder, wo der Professor gestanden hatte. Ich sah, wie sie schwankte, Sir. Ich wusste, dass sie umfallen musste. Sie hätte sie treffen und gefährlich verletzen können. Das ist der Fluch des Raokon, Sir. Unsinn. Der Fluch ist nicht als eine Erfindung der Presse. Die Inschrift am Grab hatte keineswegs die Bedeutung, die ihr Lord Carter unterlegte. Es ist reiner Zufall, dass die Anubis-Statue hier und heute umgefallen ist. Diese Statue hat 3000 Jahre gestanden, ohne zu stürzen. Warum sollte sie jetzt umfallen? Sie hätten entsetzlich zu Schaden kommen können. Sie hätten tot sein können, wie Lord Carter selbst, als er damals... Lord Carter kam bei einem Autounfall ums Leben. Sie können jetzt gehen, Wilkins. Einen Moment, Wilkins. Sie sagten, Sie hätten gesehen, wie die Figur zu schwanken begann. Bitte sagen Sie uns ganz genau, wie sie sich bewegte. Sie beugte sich langsam nach vorn, junger Herr. Als ich es sah, da war sie schon gefährlich vornüber geneigt, als ob sie den Professor mit Absicht treffen wollte. Wilkins, Wir reden nicht mehr von diesem Fluch. Die Maske fiel zu Boden, als sie das Wort Fluch aussprach. Glauben Sie es nun, Sir? Der Wind. Er hat Anubis umgerissen und die Maske von der Wand geweht. Die Figur ist aber ganz schön schwer. Und der Sockel ist auch nicht beschädigt. Das müsste ein gewaltiger Windstoß sein, damit sie eine solche Statue umwerfen könnte. Junger Mann, ich bin Wissenschaftler. Ich glaube nicht an Flüche oder böse Geister. Ich glaube auch nicht an solche Dinge. Aber es steht fest, dass wir innerhalb von 5 Minuten 2 seltsame Vorfälle ohne ersichtliche Ursache erlebt haben. Reiner Zufall. Nun, junger Mann, du sagtest, du glaubst mir, dass die Mumie in meiner Gegenwart geflüstert hat. Vielleicht hast du auch eine Theorie, wie sie flüstern kann. Ich habe eine Theorie, ja. Eine wissenschaftliche Theorie, kein Hokuspokus? Gewiss. Peter, gib mir mal bitte den Koffer, den ich mitgebracht habe. Hier, Just. Danke. Hier sind 3 selbstgebaute Walkie-Talkies. Das erste bekommst du, Peter. Geh raus in den Garten. Das zweite nehme ich an mich. Und nun, Herr Professor, wenn Sie nichts dagegen haben, dass ich die Mumie berühre... Nein, mein Junge. Geh sanft mit ihr um. Ja, dann kann's losgehen. Gehen Sie bitte ganz dicht an die Mumie heran. Ja. Peter, bitte melden. Ich bin jetzt an der Mauer vorbei. Ich gehe den Hang hinunter auf ein Gebüsch zu. Weitergehen, Peter. Hier, bitte. So einfach ist es, eine Mumie flüstern zu lassen. Unter dieser Bandage habe ich das dritte Gerät versteckt. Was ist... Oh, da vorne im Gebüsch ist ein Junge versteckt. Er weiß nicht, dass ich ihn entdeckt habe. Ich gehe mal auf ihn los. Halt! Warte! Wir kommen dir zu Hilfe. Also gut, Peter, du packst ihn und wir helfen dir dann. Da draußen ist ein Eindringling. Der bringt uns vielleicht schon die Lösung des Rätsels. Ich hab ihn! Los, raus! Da ist einer der Magazine-Wunder, die sich um meinen Garten kümmern. Das sind 7 Filipinos. Ich konnte sie noch nie auseinanderhalten. Alle sind Judo-Experten. Ich habe Einbrecher! Ich halte fest! Vorsicht! Das ist die einzige Wegkatze! Er rennt weg! Hinterher! Lasst es, das hat keinen Sinn. Magacy, was ist denn los? Wie ist er freigekommen? Ach dumm! Ich in Judo nicht beißen! Soll ich nicht gedacht haben! Sie haben getan, was sie konnten. Die Bisswunde blutet. Gehen Sie zum Arzt und lassen Sie sich die Hand verbinden. Sonst riskieren Sie eine Infektion. So dumm! Entschuldigen! Also, ich weiß zwar nicht, was ich davon halten soll, aber nachdem ich ihn gepackt hatte, schrie er: Ich rufe den Geist des edlen Raorkon um Hilfe an. Achtung! Sie fuhren herum, starrten erschrocken hinauf. Eine gewaltige Granitkugel hatte sich vom Torpfeiler gelöst und rollte mit wachsender Geschwindigkeit auf sie zu. Stehen bleiben, nicht bewegen. Sie rollt vorbei. Volltreffer. Und gerade dorthin wollte ich mich verkriechen. Ich nicht. Mich zog's in die andere Richtung. Herr Professor, ich habe vom Küchenfenster aus alles gesehen. Ist jemand verletzt? Nein. Wie Sie sehen, nein. Ich weiß, was Sie jetzt gleich sagen werden, aber lassen Sie das. Ich verbiete es Ihnen. Ich kann nicht anders. Es ist der Fluch des Verorken. Er hat auch das bewirkt. Verorken wird uns töten, Sir. Er kann uns alle töten. Der Fluch des Verorken? Aber nein, das ist Unsinn. Du bist zu jung, um es miterlebt zu haben. Aber als ich damals das Grab im Tal der Könige entdeckte, brachten die Zeitschriften eine Menge lächerliche Berichte über eine gewisse Inschrift. Und sie lautet: Wehe allen, die Verorken den Gerechten, der hier ruht, in seinem Schlaf stören. Und seither ist ein Teilnehmer dieser Expedition nach dem anderen ums Leben gekommen oder gefährlich verletzt worden. Wilkins, Sie vergessen sich. Jawohl, Sir. Es tut mir leid, Sir. Die Inschrift lautete: Hier ruht Raorkon der Gerechte. Wehe ihm, wenn sein Schlaf gestört wird. Damit ist gemeint, dass Raorkons Friede dann bedroht wäre. Es stimmt zwar, dass Lord Carter und ich verschiedener Ansichten waren, aber meine Meinung ist richtig. Es stimmt auch, dass sich mit Raorkon rätselhafte Begleitumstände verbinden. Carter und ich fanden ihn zufällig. Sein Grab war in einer Felswand verborgen. Es hatte keine Beigaben, die sonst in Königsgräbern zu finden sind. Nichts war darin als der Raorkons Mumie und seiner Lieblingskatze, die man auch einbalsamiert hatte. Nirgends war eine Inschrift zu entdecken, die über sein Leben Aufschluss gegeben hätte. Auch sein Name ist verwirrt. Die Silbe Ra tritt in den Namen von Königen früherer Dynastien auf. Orkon weist auf libyschen Einfluss hin. Die Libyer fielen vor über 3000 Jahren in Ägypten ein. Ich möchte den genauen Zeitpunkt von Raorkons Begräbnis feststellen. Dann werde ich in Erfahrung bringen, warum er im Stillen beigesetzt wurde. Ach ja, da ist noch etwas. Es hat nichts mit dem Flüstern zu tun. Aber vorige Woche kam ein libyscher Teppichhändler vorbei und wollte mich überreden, ihm Raorkon zu überlassen. Er reise hier für das Haus Hammett aus Libyen, und Raorkon sei ein Vorfahre seines Dienstherrn. Blanker Unsinn. Ich schickte den Kerl auf der Stelle weg. Justus, du hast sehr scharfsinnig die Mumie zum Flüstern gebracht. Dennoch kann deine Theorie nicht richtig sein, denn im Mumiensarg ist kein Sender versteckt, das hatte ich überprüft. Dann hat sich meine erste Theorie als falsch erwiesen. Im Moment habe ich auch keine zweite. Sie sagten, die Mumie flüstert nur dann, wenn sie allein im Raum sind? Ja, und bisher geschah es nur am Spätnachmittag. Wohnt hier im Haus noch jemand außer Ihnen? Nur Wilkins. Er ist seit 10 Jahren bei mir. Die Putzfrau kommt dreimal in der Woche. Aber sonst ist Wilkins außer Butler auch Küchenmeister und Chauffeur. Und der Gärtner? Ist der vielleicht noch nicht so lange hier? Oh doch, die Magassey-Brüder arbeiten seit 8 Jahren für mich. Einmal kommt dieser, dann ein anderer. Aber im Hause ist keiner von ihnen je gewesen. Ich muss die Mumie einmal selbst flüstern hören. Das Flüstern ist aber nur für mich bestimmt. In der Gegenwart anderer blieb er stumm. Eben. Warum sollte er für dich flüstern, Jus? Er kennt dich doch überhaupt. Halt, halt! Jetzt reicht's mir aber. Ich finde dieses ganze Gerede grässlich. Als ob die Mumie, naja, als ob sie wüsste, was um sie herum vorgeht. Nun, das klingt zwar unwissenschaftlich, aber es scheint fast, als wüsste sie es doch. Ich glaube, ich werde die Mumie flüstern hören. Heute Abend kommen wir nochmal her und machen einen Versuch. Wo bleibt Just denn? Er ist viel zu spät dran. Hat er nicht gesagt, wo er hin wollte? Nein, er ist mit Morten im Wagen weggefahren. Vielleicht sind sie schon da. Und dann schau doch durch den Spion. Ist ja ein tolles Ding, das Justus da gebastelt hat. Ja, ich sehe den Wagen. Justus müsste jeden Moment da sein. Der Spion ist eine simple, aber dennoch geniale Idee von Justus. Eigentlich ist es ja nur ein Ofenrohr mit Spiegeln und vergleichbar mit einem Periskop in U-Booten. Ja, und wir können damit den gesamten Schrottplatz überblicken. Herr Professor, wie kommen Sie denn hierher? Was ist mit Just? Der Fluch des Raorkon hat ihn getroffen. Raorkon hat ihn in mich verwandelt. Wenn ich euch hereingelegt habe, müsste ich auch eine Mumie überlisten können. Noch dazu einen mit geschlossenen Augen. Mensch, Just, da hast du uns wirklich dran gekriegt. Aber warum hast du dich denn als Professor verkleidet? Das war ein Test. Ich war bei Mr. Grant, dem Maskenbildner, den wir von unserem ersten Fall kennen. Ich habe ihn dem Professor genau beschrieben und so hat er mich dann zurechtgemacht. Und nun kann ich die Mumie täuschen. Die Mumie täuschen? Was meinst du damit? Wenn die Mumie glaubt, ich sei Professor Yarbrough, dann flüstert sie vielleicht doch. Nun mach aber mal einen Punkt. So wie du redest, sollte man meinen, die Mumie könnte nicht nur sprechen, sondern auch hören und sehen. Mann, es ist bloß eine Mumie. Sie ist seit 3000 Jahren tot. Wenn ich an einem Fall mitwirken soll, wo sich jemand maskieren muss, um eine mausetote Mumie zu täuschen, steige ich aus. Ich stimme dafür, dass wir die Mumie Mumie sein lassen und die verschwundene Katze suchen. Dann willst du also nicht mitkommen und sehen, ob ich die Mumie zum Flüstern bringen kann? Genau das meine ich. Das nächste Mal stürzt vielleicht das Dach ein. Na gut, dann gehst du eben zu Mrs. Selby, der die Katze gehört, und hörst dir an, was sie zu sagen hat. Und wir gehen zur Mumie und tun das Gleiche. In der Verkleidung von Professor Yarbrough betrat Justus den Saal, knipste die Deckenbeleuchtung an und öffnete ein paar Fenster. Dann hob er den Deckel vom Sarg. Raorkon, sprich und ich will dich anhören. Raorkon, Bau, Deisef. Diese Mumie ist schon unheimlich. Nicht nur ihre Gesichtszüge, sondern auch ihren antiken Wortschatz hat sie über 3000 Jahre konserviert. Und nun soll sie auch noch die Identität von Personen erkennen können? Autsch! Was ist los, Just? Ich bin ein Tollpatsch. Habe ich vermutlich alles verdorben. Die Mumie hat geflüstert. Also hast du sie überlistet? Ach, das kann ich noch nicht sagen. Nur wenn was aufs Band gekommen ist. Ich will dich anhören. Können Sie das verstehen, Herr Professor? Nein. Ja, manchmal glaubte ich, ein Wort zu verstehen. Aber wenn das hier eine Sprache aus dem Mittleren Osten ist, dann kann es nur einer in Kalifornien verstehen. Mein alter Freund Professor Freeman. Er wohnt ja gar nicht weit von hier. Dort hinten kann man sein Haus sehen. Allerdings muss man die Schlucht auf der Höhenstraße umfahren, um hinzugelangen. Wenn euer Fahrer uns hinbringt, sind wir allerdings in 5 Minuten dort. Nachdem Bob, Justus und Professor Yarbrough abgefahren waren, wurde Wilkins auf ein Geräusch aufmerksam, stand auf und ergriff ein antikes Schwert. Er öffnete einen Torflügel und trat hinaus. Da drang eine seltsam raue Stimme mit befehlendem Klang an sein Ohr. Er blickte verstört um sich, nahm eine Bewegung wahr und hob das Schwert. Im Zwielicht kam eine Gestalt auf ihn zu. Sie hatte den Kopf eines Schakals, der ihn mit glühenden Augen anstarrte. Anubis, der Schakalgott. Was für eine Überraschung, Yarbrough. Kommen Sie hier rein, was führt Sie zu mir? Danke. Kommt mit. Ja, Freeman, wir haben ein Band, auf dem tatsächlich Raorkons Stimme zu hören ist. Unglaublich, das müssen wir sofort abspielen. Justus, spiel ab. Thank you. Freeman. Verstehen Sie etwas? Es tut mir leid, Yarborough. Ich kann kein Wort verstehen. Allerdings rauscht die Aufnahme sehr stark. Ich hole ein Apparat zum Filtern von Nebengeräuschen. So aus, als wäre keiner bei Professor Yarborough zu Hause, Peter. Wilkins müsste aber da sein. Als ich vorhin übers Autotelefon Verbindung mit dem Rolls Royce bekam, sagte Morton, er habe den Professor mit Bob und Just zu einem Haus auf der anderen Seite der Schlucht gefahren. Sie wollen bald zurück sein. Ich werde hier warten und Wilkins Gesellschaft leisten, bis sie wieder da sind. Ist gut. Dann fahre ich jetzt. Okay, bis dann. Hallo, Wilkins? Wo sind Sie? Ist jemand da? Wilkins? Peter mochte nicht länger warten und öffnete die Haustür. Er ging den Weg entlang zur Terrasse. Auf den Fliesen glänzte etwas. Ein Schwert. Der zweite Detektiv betrachtete es, als ihn ein Geräusch aufschreckte. Im Gebüsch regte sich etwas. Dann sprang ein kleines Tier mit einem Satz heraus und lief auf ihn zu. Eine Katze. Nichts als eine Katze. Mensch, das ist ja Swings, der Kater von Miss Shelby. Plötzlich stürzte sich jemand auf Peter. Er entwand sich dem Gegner und drehte ihn mit einem Polizeigriff flach auf den Rücken. Wer bist du? Warum treibst du dich hier herum? Warum bist du auf den Schloss gegangen? Du hast Großvater Rorkon gestohlen. Du willst stehlen meine Katze, aber ich, Hammett, vom Hause Hammett, ich fange dich. Was soll das heißen, ich und dein Großvater Raorkon stehlen und deine Katze? Erstens ist es gar nicht deine Katze, sie gehört Miss Shelby und zweitens habe ich sie nicht gestohlen. Sie kam angelaufen und wollte mit mir Freundschaft schließen. Du weißt nicht von Großvater Raorkon? Du hast sie nicht fortgetragen? Ich weiß nicht, wovon du redest. Wenn du die Mumie meinst, warum nennst du sie Großvater? Sie ist 3000 Jahre alt. Und außerdem ist sie da drin in ihrem Sarg. Nein, er ist fort. Zwei Männer haben ihn gestohlen heute Abend, als niemand hier war. Raorkon gestohlen? Das glaube ich nicht. Es ist wahr. Hammett vom Hause Hammett aus Libyen lügt nicht. Pass auf. Ich weiß nur, dass die Mumie flüsterte, wenn Professor Yarborough bei ihr war. Und wir wollen ihm helfen, dieses Rätsel zu lösen. Großvater Raorkon flüsterte? Was ist das für ein Rätsel? Das wollen wir herausfinden. Du weißt eine ganze Menge über die Mumie. Aber vielleicht weiß ich manches, was du nicht weißt. Wenn du mir sagst, was du heute früh hier wolltest, können wir das Rätsel vielleicht gemeinsam lösen. Wo ist Katze? In ihm ist lebendig Geist von Raorkon. Er hilft uns finden die Mumie. Dieser Kater gehört Miss Shelby und heißt Swings. Ein blaues und ein orangefarbenes Auge, rotbraunes Fell, weiße Vorderpfoten. Die Beschreibung stimmt haarscharf. Nein, Vorderpfoten schwarz, nicht weiß. Schwarz, wie bei Raorkon Lieblingskater. Seine Mumie wurde mit Raorkon gelegt in verborgene Grabkammer. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob die Pfoten schwarz oder weiß waren. Das können wir immer noch feststellen. Jetzt will ich wissen, ob die Mumie fort ist. Hilf mir, den Sargdeckel anzuheben. Er ist weg. Was ist da passiert? Ich sage doch, zwei Männer kommen und tragen ihn fort. Ich habe da mal ein paar Fragen. Erstens, warum nennst du Raorkon Großvater? Raorkon ist Ahnherr vom Hause Hammett. Vor 3000 Jahren kamen Könige aus Libyen nach Ägypten, um das Land zu regieren. Raorkon war großer Fürst. Er wurde getötet, weil er versuchte zu sein gerecht und gut. Und er wurde begraben heimlich, um ihn zu verstecken vor Feinden. Seine Familie dann ging zurück nach Libyen und heute sie heißen Hammett. Haus Hammett. Mein Vater hat erfahren, dass von Zauberbettler Sardon. Er sagt meinem Vater, dass Raorkon auf weite Reise geht, zu Land der Barbaren. Und wird nie wieder schlafen in Frieden, bis er zurückgebracht ist. Mein Vater ist krank, so schickt er Ahmed Bey und mich her, damit wir Raorkon zurückbringen in Heimat. Aha, der Teppichhändler, von dem Professor Yabaru berichtete, nannte sich Ahmed. Das war Ahmed Bey, nicht wahr? Er wollte den Professor überzeugen, dass er ihm Raorkon überlässt. Als er dies nicht tat, suchte er einen anderen Weg, an die Mumie zu kommen. Du hast auf eine Gelegenheit gewartet, Raorkon zu stehlen. Der Barbarenprofessor will nicht zurückgeben, mein Viel-Urgroßvater. Deshalb wir, Ahmed und ich, machten einen Plan, um ihn zu stehlen, wenn wir es können. Dann war es Ahmed, der dich heute Morgen erwischt hat? Ja, er flüstert mir auf Arabisch zu, ich soll beißen. Ich beiße, er lässt los. Er hat euch eine Nase herumgeführt. Draußen ist jemand, ich höre Lastauto halten. Duck dich! Das sind zwei Männer. Die gleichen Männer, die Raorkon stehlen. Ich sah sie tragen, eingewickelte Gestalt in Auto vor paar Minuten. Wenn Haus ist der, ich gehe zu Sarg. Raorkon war nicht da. Sie kommen hierher. Ich frag mich, was die hier wollen. Wir müssen verstecken. Vielleicht sie wollen noch was stehlen. Wenn wir verstecken, wo wir hören können, wir erfahren vielleicht, wohin sie gebracht, Raorkon. Gar nicht dumm, aber wohin mit uns? Hier gibt es kein Versteck. Der Sarg. Sarg von Raorkon ist leer. Wir haben Platz darin. Ja, warte. Halt mir den Sarg der kleinen Stück hoch. Steck einen Bleistiftstummel dazwischen. Dann bekommen wir Luft und hören, was da gesprochen wird. Hast du den Tragegurt, Joe? Hab ich. Hör mal, Harry. Von dem Kunden habe ich langsam die Nase voll. Warum sagt er nicht gleich, was er will? Schickt du uns wegen der alten Kiste nochmal zurück. Ich hätte gerne Lust, ihm eine gesalzene Rechnung zu verpassen. Ganz meiner Meinung, Joe. Den lassen wir mal schön zahlen. Da gibt's nichts. Na komm, mach den Gurt fest. Sind wieder gekommen, um zu stehlen, sag. Was sollen wir tun? Mit solchen Raudis lasse ich mich nicht gern ein. Wir bleiben am besten flach liegen. Jetzt haben wir die Chance herauszubekommen, wer ihr Auftraggeber ist. Ich meine immer mehr, dass ich es verstehen müsste. Ab und zu ist ein einzelnes Wort deutlich zu hören. Entschuldigen Sie mich, draußen ist jemand. Ich sagte ja, dass Freeman der Einzige ist, der Raorkon verstehen könnte. Sein Vater war mein Assistent, als ich Raorkons Grab entdeckte. Er wurde eine Woche, nachdem das Grab geöffnet war, umgebracht. Sein Sohn begann sich auch für Ägyptologie zu interessieren und ist heute einer der besten Experten für Sprachen des Mittleren Ostens. Es war nur ein Nachbar, der für etwas Wohltätiges sammeln wollte. Sie sagten, Sie würden ab und zu ein einzelnes Wort verstehen. Ja, allem Anschein nach handelt es sich um eine sehr alte arabische Sprachform. Ich konnte einen gewissen Sinn daraus entnehmen, allerdings habe ich Bedenken... Bitte reden Sie, was es auch sei, ich möchte es hören. Naja, also, die Botschaft bedeutet etwa dies. Raorkon ist weit von seiner Heimat und hat seine Ruhe gestört. Wehe all jenen, deren Schuld das ist. Sie sollen keinen Frieden mehr finden, bis Raorkon selbst wieder Frieden findet. Sie sollen ihm in den Tod folgen, wenn Raorkon seiner Heimat nicht zurückgegeben wird. Ich habe nie was auf den Fluch gegeben. Und ich werde es auch jetzt nicht tun. Natürlich. Dennoch könnte ich Ihnen helfen. Wie wäre es, wenn Sie Raorkon für ein paar Tage zu mir brächten? Mich würde interessieren, ob er auch hier flüstert. Besten Dank. Aber ich lasse mich von einer Mumie nicht ins Boxhorn jagen. So, da wären wir wieder. Den Lastwagen sehe ich nicht, aber Peter muss doch da sein. Er hat ja Morten angerufen und gesagt, er wollte uns hier treffen. Wilkins kommt normalerweise zur Tür, wenn ich fort war. Wilkins! Peter, bist du da? Wilkins! Sehr sonderbar. Vielleicht sollten wir sie suchen. Gute Idee. Sie sind womöglich im Museum. Frau Orkon! Nein. Er ist fort. Er ist gestohlen worden. Die Kratzer hier zeigen, dass der Schrein weggerückt wurde. Aber wer sollte eine antike ägyptische Mumie stehlen? Sie hat ja überhaupt gar keinen Handelswert. Ah, dieser Teppichhändler Ahmed, er hat es getan. Dem schicke ich die Polizei auf den Hals. Ach, nur wenn ich die Polizei verständige, muss ich von dem Flüstern berichten. Ich mache mich ja zum Gespött der Leute. Es müssen mindestens zwei Männer gewesen sein. Einer hat ein Taschentuch verloren, wie man es oft bei Arbeitern sieht. Dieser Ahmed, wenn er überhaupt daran beteiligt ist, kann es also nicht allein getan haben. Das ist alles so verwirrend. Erst flüstert die Mumie, dann ist sie verschwunden. Ich weiß wirklich nicht. Wilkins! Wir haben Wilkins ganz vergessen! Hier auf der Terrasse liegt ein Schwert auf dem Boden. Das ist aus meiner Sammlung. Wilkins hat es wohl genommen, um sich zu wehren. Hier im Gebüsch liegt Wilkins. Ich glaube, er ist ohnmächtig. Ja, er kommt gleich wieder zu Bewusstsein. Wilkins! Wilkins, hören Sie mich! Da, schaut! Eine Katze! Komm, Mietz. Seht mal, sie hat ein blaues und ein orangefarbenes Auge. So eine Katze habe ich ja noch nie gesehen. Gütiger Himmel, verschiedene Augenfarben? Ich weiß nicht mehr, woran ich bin. Ich habe doch erzählt, dass Raorkon bei seinem Begräbnis seine Lieblingskater als Grabbeigabe enthielt. Und dieser Kater war eine Abessiner-Katze. Die Könige im alten Ägypten hielten sich diese Rasse mit ungleichen Augen und schwarzen Vorderpfoten. Aber lange. Zum Glück habe ich den Bleistift dazwischen gesteckt. Ansonsten wäre der Sarg jetzt luftdicht verschlossen. Wo glaubst du, sie bringen uns? Sie sprachen davon, dass sie den Sarg irgendwo verstecken und ihn nicht zu ihrem Auftraggeber bringen wollen. Wenn sie das tun, haben wir eine Chance, freizukommen. Sag mal, warum wolltest du und Ahmed die Mumie gleich stehlen? Der Professor hätte sie euch vielleicht verkauft, wenn ihr genug dafür geboten hättet. Verkauft nicht, eigenen Ahnherr. Wir hatten nur einzige Hoffnung, ihn zu stehlen. Wir wussten, dass alles wahr ist, was Sardon gesagt, weil eine Nacht erschien in mein Zimmer Geist von Raorkon. Wie Sardon hätte vorausgesagt, er lebt wieder im Körper von abessinischer Katze mit ungleichen Augen und zwei schwarzen Pfoten. Der Bleistift ist weggerutscht. Jetzt haben wir nicht mehr viel Luft zum Atmen. Hoffentlich kommen wir bald an. Justus und Bob machten sich Sorgen um Peter. Bob wartete noch bis 10 Uhr in der Zentrale, dann beschloss er, nach Hause zu gehen. Justus bewachte das Telefon. Justus Jonas von den drei Detektiven? Hi, ich bin's. Bob, ach, ich hatte gehofft, es wäre Peter. Was gibt's? Ich habe über unseren Fall mit mit meinem Vater gesprochen. Er meint, es gäbe eine Möglichkeit, die Mumie zum Sprechen zu bringen. Mit einem Bauchredner. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber ein Bauchredner, der weiter entfernt ist, müsste seine Stimme doch durch Funk übertragen. Wir konnten uns ja schon davon überzeugen, dass kein Funkgerät oder Radio im Raum war. Wir sollten trotzdem darüber nachdenken. Vielleicht war ja jemand direkt hinter der Tür versteckt, sodass seine Stimme im Zimmer zu hören war. Ich werde darüber nachdenken. Scheint mir zwar völlig unwahrscheinlich, aber Sherlock Holmes sagte einmal, wenn man alle anderen Lösungen verworfen hat, dann ist das, was übrig bleibt, der Schlüssel zur Wahrheit. Wir sind da, endlich. Los, Harry, pack mit an. Ja, die Gurte können wir morgen vielleicht brauchen. Stimmt, wir nehmen sie mal mit. So, und jetzt los. Raus aus dem Sarg! Wo sind wir? Es ist dunkel. Es scheint eine Garage zu sein. Ein altes Auto steht hier. Wie kommt solches Ding hierher? Es ist ein Originalmodell von 1920. Solche Typen werden von Liebhabern sehr geschätzt. Hier ist eine Tür. Mist, verschlossen. Ich könnte mir denken, dass der Raum hier ein Versteck für Diebesgut ist. Dass nur Joe und Harry reinkommen. Aber es gibt trotzdem einen Weg nach draußen. Einen Weg? Ich sehe keinen Weg. Nur dicke Wände ohne Fenster und Türen. Da oben, da ist eine Luke in der Decke. Wenn wir könnten fliegen, dann könnten wir diesen Weg nehmen. Mal sehen, was wir machen können. Pass auf, das Auto steht genau unter der Luke. Das ist wahr. Schnell, lass sehen, ob Höhe reicht. Halt, deine Schuhe würden den Lacksack kratzen. Willst du etwa ein Museumsobjekt kaputt machen? Wir ziehen unsere Schuhe aus und hängen sie um den Hals, okay? Ja. Gut, ich bin größer, also steige ich aufs Dach und versuche da hochzukommen. Ich bin ein Stückchen zu klein. Ich springe, Hamid. Hier können wir nicht bleiben. So, geschafft. Komm nach, Hamid. Spring hoch und packe meine Handgelenke. Ja, und jetzt hoch. Du bist sehr stark und mutig, Detektiv Peter. Du solltest mal sehen, was wir in der Turnhalle jeden Tag machen. Hier ist eine Eisenleiter. Komm, wir klettern vom Dach runter. Ich mache noch ein Fragezeichen auf die Garagentür. Das ist unser Geheimzeichen. So werden wir das Versteck leichter finden, wenn wir wieder hierher kommen. Und jetzt gehen wir am besten zur Hauptstraße und sehen nach dem Straßenschild. Was war das? Halt! Ihr Diebe! Schnell weg! Ihr Lausemängel! Ihr habt meine Scheibe eingeschlagen! Ihr habt meine Uhren gestohlen! Ich krieg euch schon! Sie rannten. Eine Straße hinauf, die nächste hinunter. Andere Leute und auch ein paar Hunde gesellten sich zu ihrem Verfolger. Sie liefen, bis sie völlig außer Atem waren. Endlich hatten sie den Verfolger abgeschüttelt und konnten stehen bleiben. Vielleicht hätten wir dem Mann sagen sollen, dass wir es nicht waren. Aber ich bin einfach abgehauen. Ehe ich mir das lange überlegen konnte. Wenn jemand schreit Dieb und läuft auf dich los, ist es ganz natürlich, dass du fliehst. Das ist nicht dein Fehler. Aber das Schlimmste dabei ist, dass ich nicht weiß, von wo aus wir losgelaufen sind. Ich weiß nur noch, dass es viele Häuserblocks von hier weg war. Wir haben nicht die leichteste Ahnung, wo das Lagerhaus nun ist. Am nächsten Morgen fanden sich die drei Fragezeichen und Hamid in der Zentrale ein. Das ist ja ein Ding. Ihr wart also im Lager, in dem die Diebe den Sarg versteckt haben, und ihr wisst trotzdem nicht, wo das war? Ich sagte doch, wir mussten sehen, dass wir wegkamen. Aber ich würde die Gegend im Umkreis von 20 Häuserblocks wiederfinden. 20 Blocks? Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, wir müssen 400 Straßen absuchen, wenn wir von einer Fläche mit 20 mal 20 Blocks ausgehen. Zum Glück hat Peter das Tor mit unserem Geheimzeichen markiert. Ich habe einen Plan, aber jetzt wollen wir uns erstmal dem Geheimnis der Mumie widmen. Ich muss etwas klarstellen, Hemet. Ich glaube nicht, dass Raorkon der Ahnherr eurer Familie ist. Aber Sardon sagte, er sei es. Und Sardon war ein Magier. Er fiel in Trance und Geister sprachen zu ihm. Er hatte große Macht. Ich weiß, er sprach die Wahrheit. Es stimmt, dass Könige aus Libyen während der 20. Dynastie, vor ungefähr 3000 Jahren, Ägypten unter ihre Herrschaft brachten. Und Raorkon war libyscher Fürst. Sardon sagte so. Vielleicht war er das, aber selbst Professor Yarborough war nicht sicher, wer Raorkon war und wann er begraben wurde. Es könnte ein libyscher Fürst gewesen sein, aber deshalb ist er nicht unbedingt dein Urahn, Hemet. Sardon sagte so. Sardon, der Magier, sprach Wahrheit. Nicht ganz. Er irrte sich mit der Katze. Nach deiner Erzählung sagt Sardon, dass dir nach deiner Ankunft in Amerika der Geist des Raorkon erscheinen werde. Und zwar als Wiedergeburt in Gestalt seiner Lieblingskatze, einer Abessinerkatze mit ungleichen Augen und schwarzen Vorderpfoten, zum Beweis für die Wahrheit seiner Worte. Ja, und der Geist von Raorkon als Katze erschien vorige Woche in meinem Zimmer. Ich will euch etwas sehr Wichtiges zeigen. Bob und ich haben die Katze gestern hergebracht. Sie ist drüben im Labor. Raorkon, hochverehrter Ahnherr, ich bin glücklich, dass ihr seid in Sicherheit. Seht mal genau zu. Ich habe das Tuch mit einem Lösungsmittel getränkt. Und wenn ich die Pfoten damit einreibe? Die Pfote wird ja weiß. Siehst du, es ist Mrs. Selbys Kater Sphinx, dem man die Pfoten schwarz einfärbte, damit du glaubst, die Prophezeiung sei in Erfüllung gegangen. Aber warum? Damit Hemets Vater und Ahmed auch den Rest der Geschichte glauben. Für mich ist jedenfalls sicher, Hemet, dass Raorkon nicht euer Ahnherr ist. Raorkon ist unser Ahnherr. Die Wahrheit wird ans Licht kommen, wenn wir herausfinden, wer aus welchem Grund die Mumie gestohlen hat. Aber sag mal, Hemet, es sind verschiedene seltsame Dinge geschehen. Die Anubis-Statue kippt um, eine Maske fiel von der Wand. Ich bin zum Schluss gekommen, dass Ahmed die Vorfälle verursacht hat. Ja, er stand im Garten, ein großes Fenster. Mit langer Stange er stieß durch Spalte zwischen Fenster und Rahmen und umwarf Anubis. Dann stieß er Maske von der Wand und er nahm weg Mörtel und Steinsäule, sodass die Kugel rollte herunter. Er versuchte zu machen den Professor ängstlich, damit er Raorkon hergibt. Gut, nachdem wir das geklärt haben, sollten wir uns nun um die Lagerhalle kümmern. Großartig, wirklich großartig. Aber wie ist das nun mit all den Straßen, die wir nach meinem Kreidezeichen absuchen müssen? Wir haben bloß 8 oder 9 Stunden Zeit. Dazu habe ich heute früh schon einiges in die Wege geleitet. Und zwar mit der Telefonlawine. Jeder sollte nach einem blauen Fragezeichen auf einem Hallentor Ausschau halten und die Adresse durchgeben. Jetzt müssen wir nur noch auf die Rückantwort warten. Ja, und was machen wir in der Zwischenzeit? Mir fiel gerade etwas ein, was der Professor gestern erzählt hat. Wilkins sei Schauspieler beim Varieté gewesen, ehe er Butler wurde. Es ist doch durchaus möglich, dass Wilkins als Bauchredner auftrat. Du meinst doch nicht etwa... Justus Jonas von den drei Detektiven? Ja, genau, es geht um ein Fragezeichen auf einem Garagentor. Kannst du mir mal die Adresse durchgeben? Columbus Street 108. Danke. Columbus Street 108. Da wären wir. Das Haus war aber nicht so hoch. Scheint nicht zu sein, das gleiche Haus. Das ist die Adresse, die wir von unserem Gewehrsmann bekommen haben. Da ist dann Zeichen Nummer 2. Hier muss es demnach sein. Es sieht aber ganz anders aus. Was meinst du, Hammett? Es war dunkel. Vielleicht sahen wir nicht gut. Die Tür ist ja offen. Aha. Da haben wir Justus McSherlock und seine Getreuen. Er sucht nach Fragezeichen. Dann seht ihr euch nur fleißig um. Es gibt ja genug davon. Schätze, ich brauche mich nicht weiter aufzuhalten. Sherlock und seine Leute sind Herr der Lage. Da, seht doch. Auf allen Toren und Türen sind blaue Fragezeichen. Wahrscheinlich sieht es an den anderen Straßen ähnlich aus. Alles voll mit falschen Kreidezeichen. Skinny Norris. Sicher hat ihn irgendein Junge im Lauf der Telefonlawine angerufen und dadurch hat er erfahren, dass wir ein Kreidezeichen suchen. Dann kam er hierher und malte Fragezeichen auf alle möglichen Tore, um es uns schwer zu machen. Toll. Dann muss uns einer anrufen und er wartete hier, um uns tüchtig auszulachen. Na toll. Und was jetzt? Wir fahren einfach herum. Vielleicht fallen euch irgendwelche Einzelheiten auf. Das ist unsere letzte Chance. Wenn Harry und Joe den Sarg ohne uns abliefern, dann ist endgültig Essig. Ich habe das Gefühl, dass wir in dieser Straße richtig sind. Ja, hoffentlich hast du recht. Da, der Eisstand. Ich glaube, da sind wir gestern vorbeigerannt. Oh ja, ich dachte, es sei ein kleiner Tempel. So sonderbar, zwischen die anderen Häuser. Also ein Kiosk, der eine Eistüte darstellt, ist hier in Kalifornien völlig normal. Es gibt hier auch Saftstände, die Orangen gleichen und Würstchenbuden, die wie Würstchen aussehen. Bob, du bleibst mit Hammett hier. Schalte dein Walkie-Talkie ein. Peter, geh die Straße entlang und schau in alle Seitenstraßen rein. Vielleicht erkennst du die richtige wieder. Ich gehe in die andere Richtung und halt dort nach Fragezeichen Ausschau. Justus hatte die Suche schon fast aufgegeben, da vernahm er plötzlich Stimmen. In Ordnung, Harry. Du kannst jetzt reinfahren, dann laden wir die Kiste auf. Der erste Detektiv war zu nah, um unbemerkt etwas ins Walkie-Talkie zu sprechen. Unser Kunde zahlt also wie? Hab ich's doch gewusst. Er war ja mächtig hinter dem Kasten her. Was er damit vorhat, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Jetzt hat er sein Ziel erreicht. Aber wir sollen das Ding woanders abliefern. Ein Stück hinter Hollywood. Da ist eine leere Garage, sagt er. Und da können wir reinfahren. Na und? Geht in Ordnung. Das ist nicht alles. Er hat Angst, dass uns jemand folgt. Wir sollen vorsichtig sein. Wer sollte uns verfolgen? Es weiß doch keiner was von unserem Versteck hier. Wir müssen das Ding loswerden. Ich will mein Geld sehen. Na klar, aber es geht noch weiter. Wir will den halben Weg hinter uns haben und sicher sind, dass uns keiner folgt, sondern wir anhalten und telefonieren. Er sagt, er will den Sarg dann vielleicht noch bei der ursprünglichen Adresse in Empfang nehmen. Irgendwie so nur vielleicht? Hat er nicht gesagt. Das Tollste hast du aber noch nicht gehört. Wenn wir ihm die Kiste gebracht haben, will er die Mumie wieder reinlegen. Und dann sollen wir die ganze Ladung irgendwo hinlegen und verbrennen, sodass nichts davon übrig bleibt. Dafür will er nochmal einen Tausender locker machen. Joe und Harry stiegen kurz in den Lastwagen. Diese Gelegenheit nutzte Justus aus. Hier, zweiter Detektiv. Was ist los, Chef? Die Burschen, die wir suchen, fahren gerade nach Hollywood in einem blauen Zweitonner, Nummer PX1043. Jetzt biegt er in die Painter Street ein, westliche Richtung. Habt ihr alles mitbekommen? Alles klar. Wir wenden und fahren ihm nach, Chef. Wo steckst du? Dort, wo ihr gestern auch gewesen seid. Im Sarg drin? Ja, leider gut verschnürt. Aber nur so konnte ich mit euch Verbindung halten. Bitte verliert den Lastwagen nicht. Ich brauche eure Hilfe. Wir bleiben hinter dir. Hast du eine Ahnung, wo es hingehen soll? Nein, Joe hat den Ort vom Kundentelefon nicht erfahren. Ist wie ein Kino, aber mehr Spannung. Ich habe Sorgen für Esther Detektiv, wenn wir die Wagen verlieren. Und nicht dann zu helfen, wenn Justus gefunden wird. Genauso geht's uns auch, Hammett. Chef, wir werden aufgehalten. Ein Güterzug. Ist bestimmt 1 Kilometer lang. Bis der vorbei ist, seid ihr längst weg. Verstanden. Wir fahren in einer anderen Richtung weiter. Ich weiß nicht, in welcher Straße wir jetzt sind. Ich habe eine Idee. Hallo? Hörst du mich noch? Chef, ich kann dich nicht mehr verstehen. Bist du schon ganz weg? Hallo Nummer 2. Hörst du mich? Bitte kommen. Bitte kommen. Pass auf, du. Es ist kein Spiel. Kannst du für mich die Polizei anrufen? Die Polizei anrufen? Wozu denn das? Ich bin hinten in einen Lastwagen eingesperrt. Die, die ihn fahren, wissen nicht, dass ich drin bin. Ruf die Polizei. Die sollen den Lastwagen stoppen und mich rauslassen. Klar mache ich das. Behalte dich mit der Erklärung. Ich höre dich schon nicht mehr so gut. Geht ganz schnell. Es ist ein blauer Zweitonner mit der Nummer PX1043. Ich höre dich. Wie ist es bei dir? Hallo, hallo. Ich höre überhaupt nichts mehr. Dein Sendebereich ist wohl nicht so groß. Ach, Mist! Ist doch komisch mit dem Sarg da. Vorhin im Lagerhaus war er noch nicht so schwer zu schieben. Als wir ihn aufladen mussten, fühlte er sich viel schwerer an. Und jetzt ist er immer noch so schwer. Schnell, bringt ihn in die Garage. Gut so. Lasst mich jetzt 10 Minuten hier allein. Dann könnt ihr den Sack und die Mumie wiederholen und irgendwo draußen verbrennen. Erst wollen wir unser Geld. Oder wir nehmen alles wieder mit. Gut, gut. $1,000 bekommt er jetzt. Die anderen 1,000 bekommt ihr, wenn ihr das Zeug mitnimmt und verbrennt. Ich will nur eben meinen Riemen abnehmen, ehe ich es vergesse. Den brauche ich noch. Lass doch, Blödmann. Nachher, wenn wir die Kiste abholen, brauchen wir ihn doch. Ich mache ihn dann wieder drum. Jetzt will ich das Geld haben. Kommt hinauf, dann solltet ihr es haben. Rasch stieß Justus den Deckel ab und kletterte hinaus. Da ging auch schon die Tür auf und Justus drückte sich flach gegen die Garagenmauer. Die offene Tür verbarg ihn. Endlich habe ich dich. Nach all diesen Jahren. 25 Jahre habe ich darauf gewartet. Die dunkle Gestalt war schon tief über den Sarg gebeugt. Justus handelte impulsiv. Er ging auf den Mann los und stieß zu. Mit einem erstickten Schrei stürzte der Mann kopfüber hinein. Dann hob Justus schnell den Deckel, schloss ihn und setzte sich drauf. So, Harry, was fällt euch ein? Wer ist da drin? Just? Alles in Ordnung? So, die werden versorgt. Hab sie mit dem Abschleppseil gefesselt. Justus, alles in Ordnung? Ja, bestens. Wie seid ihr alle hierher gekommen? Ja, wer steckt denn um Himmels Willen im Sarg? Der Mann, der vor 6 Monaten dies alles angezettelt hat. Der zauberkundige Bettler Sardon, der Hemmets Vater aufsuchte und ihm einredete, Raorkon sei sein Ahnherr. Er wollte, dass Hemmets Vater die Mumie zu stehlen versuchte, damit später, wenn Sardon selbst den Diebstahl begehen würde, der Verdacht auf das Haus Hemmet fiele. Das ist nicht möglich. Sardon ist in Libyen. Ich zeig ihn euch. Ich denke doch, wir können ihn aufhalten, wenn er fliehen will. Sardon? Das ist nicht Sardon. Sardon ist blind in einem Auge, mit langes weißes Haar und ist ganz krumm und geht mit Stock. Alles Maskerade. Raokons Katze war Mrs. Selbys Katze. Maskiert. Der Gärtner war Ahmed. Verkleidet. Und Sardons Erscheinung war erst recht Mummenschanz. Freeman. Ich sehe wohl nicht richtig. Sie haben Raokon gestohlen und den Sarg? Ich meine, Sie ließen sich beides von Dieben beschaffen? Ja, 25 Jahre lang habe ich darauf gewartet, Mumie und Sarg an mich zu bringen. Und jetzt soll ich wegen ein paar naseweiser Bengel $1,000,000 aufgeben. Doch, es ist Sardon. Das Gesicht ist dasselbe. Braune Farbe ist abgewischt, die Stimme gleich. Das ist der Mann, der kam zum Haus meines Vaters und erzählte Märchen, dass die Mumie von Raorkon war sein Ahnherr. Lügner! Ich werde alles aufklären. Ich nehme an, dass Sie als Ärzte erfahren möchten, warum ich Raorkon mit allen Mitteln an mich bringen wollte. Das will ich meinen. Herrgott, Sie hätten doch jederzeit kommen und sich bei mir zu Hause mit ihm beschäftigen können. Eigentlich wollte ich Raorkon gar nicht haben. Ich wollte diesen Holzschrein, in dem er lag. Mein Vater war ja dabei, als Sie Raorkon entdeckten. Er machte damals eine Entdeckung. Als er den Sarg untersuchte, fand er einen versteckten Hohlraum an der Innenseite, der mit einem Holzpfropfen fest verschlossen war. Und in diesem Hohlraum... Hier, ich werde es Ihnen zeigen. Gib ihm mal die Säge dort, Junge. Halt! Sie sagten doch, der Sarg sei ein ungeheuer wertvolles Stück. Nicht so wertvoll wie das, was drinnen steckt. Und Sie brauchen doch ohnehin ein Stückchen Holz für Ihren Kohlenstofftest. Ich hätte wirklich nicht den ganzen Sarg stehlen brauchen, wenn er das Versteck nicht so gut zugeleimt hätte. Mein Vater schrieb all dies an einem Brief nieder, der mir zugesandt werden sollte. Nach seinem Tod erhielt ich ihn. Damals war ich auf der Universität und studierte Sprachen. Ich begann, mich auf Sprachen des Mittleren Ostens zu spezialisieren. Ich versuchte, die Mumie vom Museum in Kairo zu bekommen, was mir aber nicht gelang. Aber da erzählten sie, Yarborough, dass das Museum ihnen die Mumie schicken wollte. Ich floh nach Ägypten, arbeitete einen Plan aus. Ich redete einem reichen Libyer ein, Raorkon sei der Ahnherr seines Geschlechts. Ich verkleidete mich und überzeugte Hamid Senior so felsenfest, dass er Geschäftsführer und seinen Sohn herschickte, um die Mumie zu bringen und um sie notfalls zu stehlen. Ich hoffte aber, dass es nicht notwendig wird, sie selbst zu stehlen, und brachte der Mumie das Flüstern bei. Ich dachte, sie würden mir Raorkon ein paar Tage überlassen und dann hätte ich Zeit gehabt, das Geheimversteck zu öffnen und später den geheilten Raorkon zurückzugeben. Ah, endlich. Das Geheimfach ist auf. Ich dachte doch gleich, dass es hier hohl klang. Ich weiß. Deshalb musste ich handeln, ehe sie neugierig wurden und selbst nachforschten. Nun wollen wir sehen, was mein Vater damals vor 25 Jahren in der dunklen Grabkammer in Ägypten entdeckt hat. Edelsteine. Juwelen aus den Zeiten der Pharaonen. Als Juwelen bedeuten sie ein Vermögen und der Altertumswert ist kaum zu schätzen. Mein Vater wagte es nicht, alle Stücke an sich zu nehmen. Er nahm nur 2 oder 3 und bewahrte den Rest hier auf. Ich hatte immer das Gefühl, dass seine Ermordung in Kairo mit dem Besitz der Juwelen zusammenhing, die er vermutlich zu verkaufen versuchte. Ich habe jetzt wirklich eine Theorie. Ich meine über Raorkon. Aber das hat Zeit. Sie haben jetzt viel zu erklären, Freeman. Erstens, wie stellten Sie es an, dass die Mumie flüsterte? Bringen Sie den Schmuck ins Haus. Ich will Ihnen alles erzählen. Alfred Hitchcock legte soeben das letzte Blatt der Aufzeichnungen des letzten Abenteuers aus der Hand. Gut gemacht. aber es gab recht kritische Momente, ehe sich der Erfolg einstellte. Ja, das stimmt. Es gibt noch einige Punkte, die genauer betrachtet werden müssen. Es ging also um die Edelsteine, die im Sarkophag versteckt waren. Aber wieso waren die überhaupt da drin? Ja, Professor Yarborough hat übrigens eine Theorie darüber. Raorkon ist scheinbar schlicht und einfach an einem geheimen Ort begraben worden, da es in dieser Zeit sehr viele Grabräuber gab. Raorkons Angehörige hofften, die Diebe dadurch zu täuschen, dass sie den Eindruck erweckten, eine Suche lohne sich hier nicht. Und dabei hatte der König doch all seine Juwelen mit ins Grab genommen. Ha, das klingt einleuchtend. Wilkins wurde nach euren Berichten von Anubis überfallen. Was hat es damit auf sich? Das war Joe oder Harry. Professor Freeman wusste, wie sehr Mr. Wilkins sich vor dem Fluch fürchtete. Daher wies er die beiden an, Wilkins in einem Anubis-Kostüm zu überraschen und niederzuschlagen. Eine sehr geschickte Überrumpelung. Was ich auch nicht begreife, Bob und Peter, wie ihr Justus wiederfandet, nachdem ihr den blauen Lastwagen verloren hattet. Das war so. Nachdem wir den blauen Lastwagen nirgends mehr sahen, kamen wir zu dem Schluss, dass Ahmed der Schuldige sein musste. Wir fuhren also zu Ahmeds Wohnung, aber er verabschiedet sich gerade von ein paar Teppichkäufern. Als wir vom Raub erzählten, war er überrascht. Da der Diebstahl also nicht auf sein Konto kam, beschlossen wir, die Polizei zu rufen. Vorher wollte Professor Yarborough aber noch seinen besten Freund Freeman fragen, wie man den Fall darstellen sollte. Also fuhren wir zu ihm und dort stand der blaue Lastwagen. Jetzt möchte ich nur noch wissen, wie Freeman die Mumie flüstern ließ. Das war Bauchrednerkunst, wie Bobs Vater vermutet hatte. Junger Mann, ich kenne mich im Showgeschäft gründlich aus. Bauchredner können ihre Stimme nicht über größere Entfernungen sozusagen wegschicken. Professor Freeman schaffte es. Er war immer so weit vom Ort des Geschehens entfernt, dass ich ihn gar nicht erst verdächtigte. Als Sprachexperte ging Freeman sehr geschickt mit Bandaufzeichnungen und Wiedergabe um. Es gibt ein parabolisches Mikrofon, mit dem man gesprochene Worte aus einer Entfernung von Hunderten von Metern auffangen kann. Genauso gibt es Ziellautsprecher, die die Stimme über viele hundert Meter übertragen und auf eine eng begrenzte Stelle projizieren können. Freeman hatte einen auf seinem Balkon. Er besprach ein Tonband mit Worten, die wie Altarabisch klangen. Dann beobachtete er mit einem Fernrohr, wann sein Freund Yarborough bei geöffneten Fenstern im Museum arbeitete. Und dann brauchte er nur noch das Bandgerät einzuschalten, um die flüsternden Worte über die Schlucht hinweg zu projizieren. Und zwar so gezielt, dass sie nur jemand hören konnte, der ganz dicht bei der Mumie stand. Erstaunlich. Also hat Mrs. Selby ihren Kater wieder und die Mumie flüstert nicht mehr. Und die Juwelen gehen zurück nach Ägypten. Und Hammett hat uns versprochen, einen echten Teppich für unsere Zentrale zu schicken, in den unsere Fragezeichen als Motiv eingeknüpft sind.